Vor kurzem gewährte Alexander Andrejewitsch Brohanow, Chefredakteur des russischen Zeitungsverlages Zavtra, im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Testschuss der ballistischen Boden-Boden-, Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukuksung 2 der TIVJK einem Journalisten des Zeitungsverlages Komsomolskaja Prawda ein Interview. Dabei betonte er, die Mittel- und Langstreckenrakete Koreas habe der ganzen Welt einen großen Schock gegeben. In der Gegenwart sei für die USA und die proamerikanischen Länder angsterregend, nicht die Rakete, sondern der Wille des koreanischen Volkes, souverän zu leben.